Ich dachte, ich wüsste, was du brauchst, und dachte, ich könnte die Zukunft auslöschen. Ich hoffte, ich wäre stark genug, deiner Tränen Schlacht standzuhalten, bis über den Rand der Zeit. Ich schere mich um kein belangloses Getöne mehr. Ich lasse dich allein damit.